hatte präzise angeführt, worüber man bereit sein könne, mit Moskau zu sprechen. Den Stopp der Bildung von Militärkommissariaten Litauens, die Festlegung der staatlichen Grenzen, einschließlich von Grenzorganen, das Passgesetz, das nicht-litauische Bürger nach Ansicht Moskaus diskriminiert hätte, die freiwilligen Organe für eine litauische Armee und den Status der Union und Nicht-Litauen gehörenden Betriebe. Doch hat die Regierung in Vilnius ihre Vorschläge angesichts der Stimmung im Parlament zurückgezogen. Die Abgeordneten hatten schon am Samstag bei der Entgegennahme des Berichtes von Frau Prunskiene über ihre Moskauer Gespräche ihr Unbehagen über die sowjetische Forderung geäußert, mit Litauen überhaupt nur zu sprechen, wenn als Minimum der Unabhängigkeitsbeschluss ausgesetzt werde. Dabei hatte Gorbatschow deutlich gemacht, dass er eigentlich sogar an dessen Aufhebung festhält. Präsident Landsbergis hat fast zeitgleich mit der litauischen Parlamentsdebatte noch einen neuen Nadelstich an Moskaus empfindliches Teil gesetzt. Er hat die Einladung des Föderationsrates ausgeschlagen, der ihn zu Beratungen über den Föderationsvertrag der Union eingeladen hatte. Statt die Einladung einfach zu ignorieren, hat Landsbergis auch noch öffentlich erklärt, er werde sich an einer Sache nicht beteiligen, die eine rein sowjetische Angelegenheit sei. Die Sache wird... Der US-Regierung ist bewusst, dass in Europa stationierte fehlerhafte Nuklearsprengköpfe versehentlich detonieren können. Die US-Regierung ist dabei, diese Konstruktionsmängel zu beheben. Sie hat dringliche Untersuchungen eingeleitet, um die Konstruktionen zweier weiterer Nuklearsprengkopfmodelle zu überprüfen, deren Sicherheit ebenfalls fragwürdig ist. Dies meldet heute die Washington Post unter Berufung auf hochrangige US-Regierungsmitglieder, auf Waffenexperten und Kongressmitglieder. Das auch politisch brisante Risiko sei Anfang 88 offenbar geworden. Die vor allem in der Bundesrepublik, aber auch in den Niederlanden und Italien gelagerte nukleare Artilleriemunition des Sprengkopftyps W79 kann versehentlich detonieren, etwa durch einen harten Stoß oder Schlag, durch die Druckwelle einer nahen Explosion oder durch einen Treffer aus einer Handfeuerwaffe. Derzeit werde diese Munition derart verändert, dass sie nur noch im Kriegseinsatz detonieren könne. Jede der in Europa gelagerten 200 nuklearen Artilleriegranaten des Typs W79 hat eine Sprengkraft von gut 3/4 der Hiroshima-Bombe. Nachdem auch am W69-Raketensprengkopf an Bord amerikanischer strategischer Bomber Sicherheitsrisiken erkannt wurden, ebenso wie am W88-Sprengkopf an Bord der Trident-U-Boote, wurde eine grundsätzliche Prüfung der Friedensrisiken der US-Nuklearwaffe eingeleitet. Das erheblichste faktische wie politische Detonationsrisiko stellen dabei die 200 in Europa stationierten Artilleriegranaten mit dem Atomsprengkopf W79 dar. Schon ein harter Rumpler beim Transport oder beim Üben mit dieser Granate könne zu einer nuklearen Reaktion und zum Freisetzen von Plutonium führen, unter gewissen unglücklichen Umständen. Der Bundesregierung, so ein hochrangiger Vertreter des State Department, sei daraufhin ein allgemein gehaltener Hinweis gegeben worden über, Zitat, das Risiko eines technischen Versagens, das zu einer Explosion der Granate führen könne, sowie dass einige Anpassungen, Zitat Ende, vonnöten seien, um Unglücke auszuschließen. Eine eindeutige und exakte Information über das Risiko einer Nuklearexplosion sei allenfalls gegenüber Fachleuten im Verteidigungsministerium, nicht aber gegenüber der Bonner Bundesregierung abgegeben worden. Die Angelegenheit sei unter Verschluss gehalten worden, um Panik bei Bundesbürgern zu verhindern und um die US-Nuklearstreitmacht nicht in Misskredit zu bringen, zu deren Europa insgesamt mehr als 3.700 Sprengköpfe zählen, die Sprengköpfe an Bord der Trident einmal nicht mitgerechnet. Energieminister Watkins und Pentagon-Sprecher Williams, diese Waffen sind jetzt sicher. Uns jetzt hier im Studio zu Gast unser Moskauer Korrespondent Eduard Neumeier, gerade aus Moskau angekommen hier bei uns. Können Sie mir die Frage beantworten, was eine geregelte Marktwirtschaft ist? Ich fürchte, da sind selbst die Autoren dieses Begriffes überfordert, das genau zu erklären. So wie es sich im Moment darstellt, bedeutet geregelte Marktwirtschaft im Prinzip zwar schon ein marktwirtschaftlicher Mechanismus, aber es ist darin doch auch die Vorstellung verborgen, in ihn steuernd, und zwar nach sowjetischer Art auch zentral steuernd, eingreifen zu können. Ein ganz kleines Indiz dafür ist beispielsweise das Wirtschaftsgesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt, das nicht identisch ist mit dem Gesetz über die Marktwirtschaft, die dann wirksam werden soll, dass beispielsweise elementare Teile einer Marktwirtschaft in den Händen des Staates belässt, beispielsweise Transport Transportmittel, sämtliche Transportmittel sollen staatlich sein und sollen staatlich vor allem gesteuert werden. Das heißt wiederum, eine einzelne Republik hat keine Verfügung beispielsweise über die Züge, sie hat keine Verfügung über Lastwagen, sie hat keinen Einfluss darauf, wie das Straßennetz funktioniert und wie das ausgebaut wird. Sie hat keinen Einfluss natürlich, sie kann keine eigene Luftflotte unterhalten. Das ist ein Beispiel, wo der Mechanismus der Marktwirtschaft schon zentralistisch gesteuert wird. Und ist auf der anderen Seite ja die Frage, ob die sowjetischen Bürger und Bürgerinnen überhaupt die Marktwirtschaft haben wollen. Wenn die mit erhöhten Preisen verbunden ist, muss man da wohl skeptisch sein. Die Skepsis ist berechtigt. Der Sozialismus hat in 7 Jahrzehnten nichts geschaffen. Er hat nur eines bewirkt. Er hat die Menschen unfähig gemacht zu begreifen, dass das Planwirtschaftssystem mit seinen Vorgaben, mit seinen Zwängen nun wirklich das Schlechteste ist. Und nun wird die sowjetische Führung mit dem Problem konfrontiert, dass die Menschen nicht Vertrauen haben in den Marktmechanismus, sondern von ihm nur das Schlimmste befürchten. Was auch gar nicht wundern kann, ein System, das über 7 Jahrzehnte, nehmen wir mal die kurze Zeit der Leninschen neuen ökonomischen Politik in den 20er Jahren ab, die 3 oder 4 Jahre gehalten hat, ein System, das Marktprofit noch heute als Spekulantentum bezeichnet und als das Verabscheuenswürdigste betrachtet, was es überhaupt vorgehen kann, darf sich nicht wundern, wenn sie nun mit ihrem Vorhaben, genau ein solches System einzuführen, auf Misstrauen stößt. Es gibt ganz klare Erkenntnisse, dass mindestens zwei Drittel der Bevölkerung die Einführung der Marktwirtschaft ablehnen. Sie wollen lieber Lebensmittelmarken haben, aber sie wollen die Gewähr haben, dass auf Lebensmittelmarken etwas gibt. Und das ist eben das Fatale. Es gibt Lebensmittelmarken und das Perverse ist, dass Lebensmittelmarken oder Talons auf Waren heute sogar wie in einer Lotterie versteigert werden. Das heißt, der Talon an sich gibt noch gar keinen Anspruch auf irgendetwas. Wie teuer ist eigentlich das Leben in Moskau? Ungeheuer teuer. Für den sowjetischen Bürger ist es deshalb teuer, weil es im Laden zunächst mal nichts gibt. Und das ist keine Übertreibung, es gibt nichts. Es gibt vielleicht Milch, aber vor kurzem gab es einen Bericht aus Taschkent. Da ist ein Rentner zu Tode gedrückt worden beim Anstehen nach Milch. Teuer ist es also schon deshalb, weil ungeheure Zeit aufgewandt werden muss, um sich das tägliche Leben zu organisieren. Es gibt Berechnungen des Statistischen Amtes der Sowjetunion, die sagen, dass eine Hausfrau oder eine Familie in der Woche so viel Zeit zum Einkauf ihrer Waren braucht, wie sie arbeitet. Das heißt 40 Stunden, alle Familienmitglieder. Wenn Sie wirkliche Marktverhältnisse beobachten wollen, dann muss man auf die Kolchosmärkte gehen, wo es Lebensmittel in beliebiger Menge zu kaufen gibt. Aber die werden wahrscheinlich sehr teuer sein. Also beispielsweise 1 Kilo Schweinefleisch kostet in Moskau 15 Rubel. Das entspricht im Moment einem Tageslohn. Ungefähr. Die Katze ist eh aus dem Sack, meinte der demokratische Senator James Axon und ließ bei der gestrigen Anhörung im amerikanischen Kongress zur Sicherheit von Atomwaffen gleich 2 weitere Bomben platzen. Nicht nur die Artilleriesprengköpfe vom Typ W-79 würden ein erhebliches Sicherheitsrisiko bergen und könnten unter bestimmten Bedingungen unabsichtlich explodieren, sondern auch die nuklearen Kurzstreckenraketen vom Typ SRAM-A an Bord der B-1 und B-52-Bomber und die Trident-Interkontinentalraketen in den strategischen U-Booten. Die Direktoren der 3 amerikanischen Nuklearinstitute bestätigten die Aussage Exxons. Die atomaren Kurzstreckenraketen vom Typ SRAM-A, die eine Reichweite von rund 200 Kilometern haben und für den Angriff auf sowjetische Stellungen während eines Nuklearkrieges gedacht sind, stellten ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Einer der Direktoren, John Knuckles, meinte, durch starke Hitzeentwicklung, zum Beispiel Brände an Bord der Flugzeuge, sei eine Explosion der SRAMs, die mit einem Nuklearsprengkopf vom Typ W-69 ausgerüstet sind, nicht auszuschließen. Die Folgen wären katastrophal. Die Sprengkraft eines W-69 entspricht 200.000 Tonnen TNT. Zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatte nur eine Sprengkraft von 15.000 Tonnen TNT. 1.500 SRAMs sind in Europa deponiert, die genauen Standorte werden geheim gehalten. Experten gehen aber davon aus, dass sich der größte Teil in Westdeutschland befindet, aber auch in Italien und den Niederlanden. In einem Army-Depot im Bundesstaat New York sollen sich weitere SRAMs befinden. Gewusst habe man von der Hitzeanfälligkeit der Kurzstreckenraketen bereits seit 1988, sagte Knuckles, nachdem man zufällig im Laboratorium die Defekte in den Artilleriegeschossen vom Typ W-79 entdeckt hatte. Das gleiche gelte für die Trident-Interkontinentalraketen, die mit einem Mehrfachsprengkopf vom Typ W-88 ausgerüstet seien. Auch hier sei das Risiko einer zufälligen Explosion gegeben. Die drei Direktoren, die bisher von den zuständigen Ministerien Verteidigung und Energie zum strikten Stillschweigen verurteilt waren, forderten die US-Regierung auf, möglichst umgehend zu handeln. Die SRAM-A-Raketen sollten nicht mehr ständig an Bord der Bomber transportiert, sondern auf dem Boden gelagert werden. Im Falle eines Falles könnten sie schnell an Bord gebracht werden. Die neue Weltlage gestatte eine solche Änderung der Strategie. Das amerikanische Verteidigungsministerium reagierte in einem ersten Statement mit dem Satz, einen besser funktionierenden Ersatz für die SRAM-A-Kurzstreckenraketen würde es in den nächsten Jahren nicht geben. Man habe aber sofort nach Bekanntwerden der Mängel die Sicherheitsanweisungen verschärft. Außerdem sei der Präsident durch einen Report informiert worden. Man wolle erst eine SRAM-A-Sicherheitsstudie abwarten, die nächsten Monat erscheint, und dann reagieren. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass man sich dem Vorschlag der Wissenschaftler anschlösse, diese Raketen nur noch im Ernstfall an Bord von Bombern zu nehmen. Um der Drogenmafia in Kolumbien Herr zu werden, hat der amerikanische Präsident Bush der Regierung in Bogota umfassend Finanz- und Militärhilfe zugesagt. Aber Präsident Barco, um dessen Nachfolge es bei den Wahlen am Sonntag geht, scheint die Schlacht mit den Drogenbaronen nicht gewinnen zu können. Mit zahlreichen Terroranschlägen haben diese in den Wahlkampf eingegriffen. Dabei wurden mehrere Präsidentschaftskandidaten getötet und außerdem zahlreiche Polizisten und unbeteiligte Bürger umgebracht. 12 Kandidaten sind übrig geblieben, um die Nachfolge des liberalen Staatschefs anzutreten. Aber nur 4 Bewerber von ihnen haben Siegchancen. Darunter Barcos liberaler Parteifreund César Gaviria und der Vertreter der ehemaligen Guerillabewegung M19, Antonio Navarro. Aus Bogotá ein Bericht von Jürgen de Grave. Kolumbien ist ein Land mit vielen traurigen Rekorden. Nun ist ein weiterer hinzugekommen. In den letzten Monaten hat der Staat zwischen Karibischem Meer und Pazifik den blutigsten Wahlkampf seiner Geschichte erlebt. Bei Bombenanschlägen kamen allein in den letzten 3 Wochen 40 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Dutzende von Polizisten wurden auf offener Straße, vermutlich von Mitgliedern der Drogenmafia, ermordet. Bei Feuergefechten zwischen Guerilla und Streitkräften waren weitere Opfer zu beklagen. Und schließlich starben im Kugelhagel gedungener Mörder 3 Präsidentschaftskandidaten. Aus Sicherheitsgründen wurde die heiße Phase des Wahlkampfes im Fernsehen ausgetragen, ohne dass es allerdings zu echten Diskussionen gekommen wäre. Der Wahlkampf im Wohnzimmer verschaffte auch den weniger Bekannten unter den 13 Bewerbern um das Präsidentenamt eine gewisse Popularität. So zum Beispiel Antonio Navarro. Er gehört zu der Gruppe der 4 Kandidaten, die mit einer größeren Stimmenzahl rechnen können. Antonio Navarro hat vor 3 Monaten mit rund 1000 weiteren Ex-Guerilleros der Gewalt abgeschworen und hat eine politische Sammlungsbewegung der kolumbianischen Linken mitbegründet. Als der Spitzenkandidat dieser Bewegung M19 vor 4 Wochen von Unbekannten ermordet wurde, rückte Antonio Navarro nach. Er tritt für Verhandlungen mit allen bewaffneten Gruppen im Lande ein, einschließlich der Drogenmafia, die das größte Gewaltpotenzial darstellt. Auch die beiden Kandidaten aus dem zerstrittenen Lager der Partido Conservador, der konservativen Partei, werben für Verhandlungen mit den Kokainbaronen. Amnestie gegen eine Übergabe der Drogenlaboratorien und Waffen, so lautet ihr Angebot. Damit treffen sie die vorherrschende Stimmung in der Bevölkerung, die müde ist vom Drogenkrieg, der nun schon 9 Monate dauert, ungeheure Opfer gefordert hat und dessen Erfolge zunehmend bezweifelt werden. 9 Monate Drogenkrieg haben Kolumbien verändert. Die gesamte politische Diskussion hat sich auf das Drogenproblem verengt. Und auch hier geht es gar nicht mehr um die Frage, wie kann der Drogenhandel wirksam unterbunden werden, sondern man diskutiert darüber, wie dem Drogenterrorismus die Spitze abgebrochen werden kann. Glaubt man den Meinungsforschern, dann hat der Kandidat der regierenden Partido Liberal die besten Aussichten, Kolumbien in den nächsten 4 Jahren zu regieren. César Gaviria ist der politische Erbe des vor 9 Monaten von der Drogenmafia ermordeten Luis Carlos Galán. Wie sein populäres Vorbild tritt auch der 43-jährige Berufspolitiker Gaviria für eine harte Linie gegenüber der Drogenmafia ein. Er möchte Polizei, Streitkräfte und Justiz effektiver machen und den Drogenterrorismus in wenigen Monaten beenden, ohne freilich überzeugend darlegen zu können, wie das mit jener Strategie gelingen soll, die in den letzten 9 Monaten trotz einiger Etappensiege nicht zum Erfolg geführt hat. Dass César Gaviria die ungeliebte harte Linie vertritt, tut seiner Popularität keinen Abbruch. Der jugendlich wirkende Politiker verkörpert für die meisten der 13 Millionen Wahlberechtigten den Aufbruch in ein neues, modernes Staatswesen. César Gaviria möchte das verkrustete Parteiensystem aufbrechen und die Macht der Oligarchie zurückdrängen. Er will sich für soziale Reformen und eine Überarbeitung der autoritären Verfassung einsetzen. Die Kolumbianer haben diese Versprechen vor 4 Jahren schon einmal gehört, von dem noch amtierenden Präsidenten Virgilio Barco. Anfang August wird er sein Amt an den Nachfolger übergeben, ohne freilich nennenswerte Erfolge vorweisen zu können. Ein vereinigtes Deutschland darf nach Ansicht der sowjetischen Militärspitze auf seinem Boden keinerlei Massenvernichtungswaffen lagern und sollte außerdem vorübergehend sowohl der NATO als auch dem Warschauer Pakt angehören. Darüber hinaus müsse es die heutigen Grenzen in Europa vorbehaltlos anerkennen. Der sowjetische Marschall Kulikow erläuterte der Zeitung Bild am Sonntag, als Mitglied in beiden Militärblöcken könnte das künftige Deutschland eine Art Bindeglied zwischen dem Osten und dem Westen auf dem Weg zu neuen kollektiven Sicherheitsstrukturen in Europa sein. Gleichzeitig müsse die Abrüstung in beiden Bündnissen zügig weitergehen, forderte Kulikow, der auch Mitglied des Obersten Sowjet ist. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und bayerische Innenminister Stoiber hält es für notwendig, dass die DDR unverzüglich ihren Beitritt zur Bundesrepublik erklärt. Auf einem deutschlandpolitischen Kongress seiner Partei in München sagte Stoiber heute, auf jeden Fall müsse die Ost-Berliner Regierung darüber noch vor dem 2. Juli Klarheit schaffen. Mit der Wirtschafts- und Währungsunion verzichte die DDR auch auf einen erheblichen Teil eigener politischer Gestaltungsmöglichkeiten und werde damit Teil der Bundesrepublik. Damit sei sie auch abhängig vom Willensbildungsprozess des Bundestages in Bonn. In der staatlichen Einheit, so meinte Stoiber weiter, würden die Bürger zu einem gemeinsamen Parlament und einer gesamtdeutschen Regierung die volle demokratische Souveränität zurückgewinnen. SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine hält die Einführung der D-Mark zum 2. Juli in der DDR für eine eminente Fehlentscheidung. In einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel empfahl der saarländische Ministerpräsident seiner Partei, den Staatsvertrag im Bundestag abzulehnen, im Bundesrat aber zu signalisieren, dass bei vernünftigem Verhalten der Bonner Regierung die Währungsumstellung nicht in letzter Minute blockiert werde. Außerdem wandte sich Lafontaine ausdrücklich gegen gesamtdeutsche Wahlen schon zur Jahreswende. Der stellvertretende SPD-Chef berief sich auf sozialwissenschaftliche Untersuchungen, wonach die Bevölkerung der Bundesrepublik und der DDR das von Bundeskanzler Kohl vorgelegte Tempo als viel zu schnell betrachte. Zu den Äußerungen Lafontaines bemerkte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Bohl, die Sozialdemokraten müssten jetzt klipp und klar sagen, ob sie konstruktiv mitarbeiten oder sich ins politische Abseits durch die Ratschläge ihres Kanzlerkandidaten manövrieren lassen wollten. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die von der SPD-Opposition als Ergänzung des Staatsvertrages geforderte Vereinbarung über eine Umweltunion soll nach den Worten von Bundesminister Töpfer schon am Montag den beiden deutschen Parlamenten zugeleitet werden. Als Termin für eine Verabschiedung der Vereinbarung durch die gemeinsame Umweltkommission nannte Töpfer in der Zeitung Bild am Sonntag, den 6. Juni. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Luftreinhaltung in der DDR bis 1996 auf dem Standard der Bundesrepublik ist. Der sowjetische Radikalreformer Jelzin hat bei der Wahl zum Parlamentspräsidenten der Russischen Föderation die notwendige absolute Mehrheit knapp verfehlt. Für ihn wurden 497 Stimmen abgegeben, auf seinen konservativen Rivalen Poloskow entfielen 473 Stimmen. Der dritte Kandidat, Morokin, konnte lediglich 32 Abgeordnete für sich gewinnen. Jelzin und Poloskow müssen sich nun einem zweiten Wahlgang stellen. Der Sohn des hingerichteten rumänischen Diktators Ceausescu, der 37-jährige Nicu, muss sich seit heute in Sibiu, auf Deutsch Hermannstadt, vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft ihm Massenmord an der Bevölkerung vor. Als kommunistischer Parteichef der Stadt soll er den Sicherheitskräften Befehl gegeben haben, auf Demonstranten der Dezemberrevolution zu schießen. Dabei wurden mehr als 90 Menschen getötet. Der Prozess vor einem Militärtribunal wird voraussichtlich eine Woche dauern. Bei einem Schuldspruch muss das jüngste der drei Ceausescu-Kinder mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Der UNO-Sicherheitsrat hat heute in Genf seine Dringlichkeitsdebatte über die Lage in den von Israel besetzten Gebieten fortgesetzt. Die Sitzung wird voraussichtlich am Nachmittag beendet und soll in der nächsten Woche am Sitz der Vereinten Nationen in New York weitergehen. Gestern hatte PLO-Chef Arafat vor dem Sicherheitsrat die Entsendung von UNO-Truppen und Beobachtern in das Westjordanland und den Gazastreifen gefordert. Israel lehnt dies sofort ab. Die Stimmung heute Vormittag im Genfer Palast der Nationen auf der Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates glich der aufgeputschten Atmosphäre in einem Kampfstadion. Wie zwei Kampffähne schaukelten sich die verfeindeten Kontrahenten Israel und PLO durch immer geschmacklosere, blutrünstigere Anwürfe gegenseitig hoch. Während sich Israels Vizeaußenminister Netanyahu in seiner Replik auf Arafats Forderungen nach Entsendung von UNO-Truppen in die besetzten Gebiete in den unglaublichen Sarkasmus verstiegen hatte, die PLO hätte um das Blutbad vom letzten Sonntag, bei denen ein junger Israeli 7 Palästinenser getötet hatte, gebetet wie ein Bauer um den Regen nach langer Trockenheit, ließ sich auch der derart beschuldigte PLO-Führer auf seiner Genfer Pressekonferenz heute Morgen nicht lumpen. Gestern Nachmittag noch, bei seinem bisher einzigen Auftritt vor dem Weltsicherheitsrat, hatte Arafat den bedacht redenden, diplomatisch umsichtigen Staatsmann hervorzukehren versucht. Doch heute Vormittag war es mit dieser Kontenance vorbei. Arafat griff voll in die Kiste der Demagogie. Good morning. We will come, you all. And let me highlight my views at the beginning. We are facing a very dangerous and explosive situation in West Bank, Gaza and East Jerusalem. Die Situation ist hochexplosiv, meinte Arafat und weiter. Israels Ministerpräsident Shamir sagt Nein zu...